So, pass mal auf. Und halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Angeklagt wegen Verführung, anarchistischer Tendenzen, Verschwörung gegen die Staatsgewalt. Besondere Kennzeichen, Narben an Händen und Füßen. Angeblicher Beruf, Arbeiter. Nationalität, unbekannt. Der Gesuchte ist ohne festen Wohnsitz. Er hat keine reichen Freunde und hält sich meist in ärmlichen Wohngegenden auf. Seine Umgebung sind Gotteslästerer, Staatenlose, Zigeuner, Prostituierte, Waisenkinder, Kriminelle, Revolutionäre, Asoziale, Obdachlose, Arbeitslose, verurteilte Gefangene, Geflohene, Gejagte, Misshandelte, Zornige, Kriegsverweigerer, Verzweifelte, schreiende Mütter in Vietnam, Hippies, Gammler, Fixer, Ausgestoßene, zum Tode Verurteilte. Es ist möglich, dass es sich um ein elternloses Kind handelt. Vielleicht ist seine Mutter eine Hure, vielleicht ist sein Vater ein Sträfling und er lebt in einer Kommune. Der Gesuchte gehört keiner Gesellschaft an, keiner Partei. Parolen und Programme lehnt er ab. Er ist weder Protestant, noch Katholik, noch Neger, noch Jude, noch Kommunist. Er trägt nie Uniform. Der Gesuchte verbreitet utopische Ideen und muss als gefährlicher Anführer bezeichnet werden. Ja, sei ja. Und nein, sei nein. Alles andere ist verlogenes Geschwätz. Ihr habt gehört, was gesagt worden ist. Du sollst nicht töten, außer im Krieg. Ich aber sage euch, diejenigen, die einen Krieg beginnen oder sich in irgendeiner Form daran beteiligen, sind schon tot. Wenn dich jemand schlägt, dann schlage nicht zurück. Ich habe darauf gewartet, dass du, Großmaul, den Mut hast, mich zu schlagen. Das ist etwas anderes. Und wenn dir jemand deinen Mantel wegnimmt, dann lass ihn mir auf die Jacke. Und wenn dich jemand zwingt, einen Kilometer mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm zwei. Was ihr wollt, dass euch Menschen tun sollen, das sollt ihr!